Hallo, hier ist Van Vegos und Sie hören VfL Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölfe Radio hier in der Europa League Woche. Mal wieder kurz und knackig. Naja, so kurz und knackig habe ich immer gesagt und dann wurde es doch ein bisschen länger. Situation beim VfL ja nicht so ganz erfreulich mit zwei Niederlagen in Folge, Leipzig und Dortmund. Werde ich drüber sprechen mit VfL-Fan Philipp. Er ist aus Baden-Württemberg und sagt da uns die Sicht der Dinge. Und dann haben wir im exklusiven Interview den Bruder von Wout Weghorst, Twan Weghorst. Kabinenpredigt. Jetzt ist Weghorst, der wieder im Mittelfeld den Ball gewinnt und dann landet er bei William. William auf dem Matcher. Jetzt können wir ins Lauf. Ja, kann schon gehen. Macht sie auf. Müsst ihr mit dem Spielen jetzt? Schippt den Ball. Nein! Aber an die Latte. Oh. Unfassbare Aktion. Ja, was war das für eine Aktion von Matcher? Ging da ins Laufduell mit der Kanji, legte den Ball rechts vorbei. Lief links rum und dann chippte den Ball über Hitz, aber leider an die Latte. Größte Chance des Spiels bisher. Ja, der Ball streichelte die Latte. Also sensationelle Technik. Hut ab. Ja, schade. Da hätte ich gern gesehen, was passiert wäre, wenn denn Lukas Metscher das Ding da reinmacht gegen Dortmund. Denn bis dahin der VfL sehr, sehr gut unterwegs. Insgesamt aus meiner Sicht keine verkehrte Leistung. Ist ein bisschen schade, dass dann hinterher so ein 0-3 bei rauskommt, wo man sich dann ja auch hinten raus fast noch mehr hätte abschießen lassen können. Also bis zum Gegentor war man, glaube ich, gut unterwegs. Ne? Macht der Matcher das Ding rein, dann sieht die Sache vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aus. Dann wird Dortmund vielleicht verunsicherter. Nichtsdestotrotz steht am Ende eine 0-3 Niederlage, die wehtut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ja nicht eingepreist ist in der Form. Und ich hätte mir auch gerne gewünscht, dass der VfL da durchaus was mitnimmt. Was ich dann auch verfolgt habe an Diskussionen im Netz, war dann so ja auch so ja eine leicht resignierte Stimmung, auch gerade nach dem ja Pokal aus da mit der Klatsche da gegen Leipzig. Da haben sich offensichtlich viele VfL-Fans mehr versprochen und jetzt ist da auch so eine kleine Diskussion entbrannt über den Zustand des VfL und insbesondere auch über das System, was wir da gerade spielen. Werden wir auch im Laufe der Sendung noch ein bisschen drauf eingehen. Das Positive wollen wir aber festhalten. Lukas Metscher, gutes Spiel gemacht, der auch noch extra nochmal gelobt worden, unter anderem von seinen Mannschaftskameraden, der Kapitän. Ja, das freut mich sehr für ihn, weil er hat in der Training schon gezeigt, er hat schon Qualität und ich denke, ja, das ist immer schön, wenn man seine erste Startelf in Dortmund, so in so einem Stadion, leider hat er diese Torchance zu schießen. Ich denke, er macht fast 90% perfekt, am Ende der Ball geht zum Latte, aber ich denke, wir können schon viel erwarten von Lukas, weil er hat viele Qualitäten und muss er noch zeigen. Das ist ein guter Jungs mit einer guten Mentalität. Also extra Lob für den jungen Nachwuchsmann, U21-Nationalspieler Lukas Metscher. Nichtsdestotrotz, und da müssen wir natürlich auch nochmal drüber reden, ist dann die Frage, wieso das Spiel 0-3 verloren war und der VfL da 55 Minuten eigentlich eine gute Leistung abgeliefert hat, dass man ähnlich wie gegen Leipzig, ja, dann nach dem 0-2, ja, wo man ja auch eigentlich ein passables Spiel gemacht hat gegen Leipzig, beziehungsweise da hat ja nichts dahin gedeutet bis zum 0-2, dass man sich da so abschießen lässt. Aber danach ging es dann irgendwie dahin. Da gingen die Köpfe runter und da hat dann der Gegner Räume gekriegt, die er eigentlich bis dato nicht gekriegt hat. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Und das wird eine der spannendsten und drängendsten Fragen sein, die der VfL bzw. dann auch Trainer Oliver Glasner beantworten muss, am besten schon dann am Donnerstag im Europapokalspiel. Das wird nämlich nicht so ganz einfach werden, glaube ich. Und ist natürlich jetzt auch gefragt, so ein bisschen die Spieler wieder aufzurichten. Ich präzisiere das dann gleich auch noch mal ein bisschen, möchte aber vorher auch noch mal, ja, dann auf die Szene eingehen, die das Spiel sozusagen dann gekippt hat in Richtung Dortmund. Und da hören wir natürlich auch noch mal rein bei Wölfe Radio Arena Live. So, hoher Ball von Marvin Hitz in unserer Hälfte. Landet erst bei Brooks, aber dann doch bei einem Dortmund. Und jetzt geht es schnell. Über die linke Seite im Strafraum. Jetzt zieht er ab, Tor. Thorgan Hazard mit dem 1-0. Langer Ball von Marvin Hitz. Gut verarbeitet dann von der Sturmreihe der Dortmunder. Der Ball geht links raus und da, auch weil natürlich der VfL nach diesem steilen, langen Pass von Hitz ungeordnet war, steht Torgan Hazard, Mutterseelen allein, guckt sich, Tabao Perwan aus und dann schlägt links unten ein im Tor des VfL und steht 1:0 für den BVB. Warum stand der da so frei? Verdammt nochmal. Ja, verdammt nochmal, hat er recht, der liebe Malte, der ja auch dann hinterher auf Stimmenfang gegangen ist in der Mixzone in Dortmund. Ja, individueller Fehler da auf der Seite von Jay Brooks, ja, und dann stehst du ungeordnet. Und das ist etwas, was auch dem Trainer massivst aufgestoßen ist. Und achtet mal jetzt bitte mal auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, was da zu lesen ist. Da gehe ich dann gleich auch nochmal drauf ein, weil es für mich ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen symptomatisch ist, aber so ein Fingerzeig gibt, den ich nicht ganz gut finde, möchte ich mal sagen, was da sich gerade entwickelt. Aber hört mal eben kurz nochmal selbst rein. Ich sehe schon ein paar Dinge, die ich schon immer wieder sehe. Und ich habe auch schon einmal so zwischendurch gesagt, dass mir ja, manche Dinge, ich bin sowieso ungeduldig, aber auch zu langsam gehen. Ich glaube, das war jetzt das vierte Gegentor nach dem Abschlag vom Torwart. Und wo wir aber Überzahl haben hinten. Und entweder sichern wir die Tiefe nicht ordentlich gut genug, wir klären ihn nicht, wir schließen zu langsam, weil hier war ja auch, ist ja nicht so, dass, weil wir hochgepresst haben, quasi unsere Mittelfeldspieler nicht da waren, sondern Hakimi schneidet von außen nach innen und ist eben schneller wie wir. Und deswegen, wir haben eigentlich eine 5 gegen 4 Überzahl und am Ende ist Hazard allein im Strafraum. Also das haben wir uns einfach selbst zuzuschreiben, indem wir uns verlassen, indem wir Situationen nicht klären, indem wir, ich sage, in manchen Situationen etwas zu bequem sind. Und das zweite Tor das gleiche. Auch das, wie ich gerade gesagt habe, gegen Paderborn ein Tor und ich glaube zwei Torchancen nach schnellen Einwürfen, wo wir abschalten, wo wir uns mit anderen Dingen aufhalten. Das fällt mir schon auch in den ersten 4 Monaten auf, dass wir hier auch immer wieder mal dazu neigen, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, wie mit dem Wesentlichen am Platz. Und das finde ich krass, so eine Aussage. Also das ist jetzt nicht die Mannschaft an die Wand genagelt, aber das ist schon eine sehr, sehr deutliche, vor allen Dingen auch für die Verhältnisse von Oliver Glasner, eine sehr, sehr deutliche Kritik, wie da verfahren wird. Also wir haben es ja letztendlich auch, wer im Stadion war, gegen Leipzig, man hat es ja dann gesehen. Also die Mannschaft hat sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit dem Gegner und dann hat es auf einmal nochmal 4-mal geklingelt hinten ran. Ja, also das müssen wir ganz, ganz dringend abstellen und ich frage mich aber trotzdem, wenn Glasner jetzt sagt, wir sind manchmal zu bequem und verlassen uns, da frage ich mich, wo kommt das her? Also was ist das? Und assistiert von dem Interview, was Jörg Schmadtke auch gegeben hat, er hat ja auch gesagt, er ist ja nach dem Europa-League-Spiel gegen Gent nicht in der Kabine gewesen, weil er sich darüber aufgeregt hat, wie die Mannschaft agiert hat, wenn ich das richtig verstanden habe, so von wegen, man versuchte den Gegner vorzuführen. So, das heißt, für mich sind das zwei Sachen, die mich da interessieren. Erstens, sind wir schon wieder so weit, dass wir irgendwen vorführen wollen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also hält sich die Mannschaft für besser, als sie eigentlich ist und trägt das dann halt auch auf dem Platz zur Schau, wie jetzt gegen Dortmund, Stichwort Glasner, wir sind zu bequem und er hat das ja offensichtlich auch schon öfter mal ausgemacht, dieses Problem, ja, in der Saison und wahrscheinlich haben dann die Ergebnisse und die Ungeschlagen-Serie da so ein bisschen drüber hinweggetäuscht. Ich stelle die Frage einfach mal zur Diskussion, könnt ihr dann gerne auch in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr es denn hört und wie ihr es denn auch meint, was da letztendlich auch hintersteckt. Aber ich finde das ein bisschen, ja, bisschen merkwürdig, ja, oder auch bemerkenswert, dass das jetzt so in so eine Richtung auch letztendlich geht. Und da müssen wir ganz, ganz, ganz schnell wieder raus. Also das wäre fatal, wenn wir jetzt in irgendeiner Form ja, das Selbstbewusstsein so angeeignet hätten, dass man denkt, man muss den Schritt nicht mehr machen und man kann den Gegner jetzt auch herspielen, was definitiv, glaube ich, nicht der Fall ist. Und das muss man natürlich aber auch dazu sagen, wir hatten vor ein paar Wochen noch so eine ja, Selbstkritik-Diskussion. Also sprich, die Mannschaft sei zu selbstkritisch, die wäre zu hungrig. Ja, man möchte gerne mehr erreichen als das, was man auf dem Platz gegeben hat. Also man war sehr lernwillig und man war sehr einsatzfreudig und so weiter und so fort. Das passt natürlich jetzt mit dieser Diskussion gar nicht zusammen. Vielleicht interpretiere ich das aber auch falsch, können wir gerne auch dann diskutieren. Da bin ich dann auch derjenige, der das gerne dann auch mal ja, besprochen haben möchte, weil diese Tendenz, sollte ich sie denn nicht jetzt hier missinterpretiert haben, die gefällt mir nicht. Und da kommt natürlich noch ein paar andere Sachen mit dazu, ja, denn der VfL verliert, wenn er weniger läuft als der Gegner. So lautet die Lenny-Serie und das war am Wochenende wieder der Fall. Der VfL Wolfsburg ist weniger gelaufen als Borussia Dortmund und zwar deutlich weniger mit 2 Kilometern insgesamt. Ja, und man hat auch, ja klar, für ein Auswärtsspiel hat man dann noch gesehen, 35% Ballbesitz nur gehabt, Passquote 75%, die Dortmunder lagen bei 85%. Zweikampfquote war relativ ausgeglichen bei diesem Spiel. Ja, und 17-12 Torschüsse, ja, das unterstreicht das so ein bisschen. Man hatte durchaus seine Möglichkeiten, gab auch viel Sachen, was Dortmund angeboten hat, aber natürlich dann wieder mal nicht durchschlagskräftig genug. Und das ist ein bisschen schade, dass dann die Mannschaft sich für die 55 Minuten, die man ja auch gut gespielt hat, da mit solchen Chancen dann auch nicht belohnt. Ja, drauf schauen möchte ich natürlich dann nochmal logischerweise auf Lukas Metscher, der ja auch angesprochen worden ist. 67% Passquote, ja, da weiß er, glaube ich, auch, dass da mehr kommen muss. 50% Zweikampfquote, gut für einen Stürmer, auf alle Fälle. Und wenn man dann hinten guckt, Jay Brooks haben wir eben auch schon angesprochen, ja, Passquote 80%, das ist gut eigentlich. 70% Zweikampfquote, ja, aber das nutzt natürlich nichts, wenn dann ja, die entscheidenden Dinge dann passieren auf dem Platz. Das ist ein bisschen dann ärgerlich, wenn die dann nach hinten losgehen, wie vor dem 0-1, das dann leider so ein bisschen dann auch ja, mehr oder weniger spielentscheidend war. Da hat man dann nicht mehr von Seiten des VfL zurückgefunden. Noch einen anderen Blick auf die Kollegen. Jeffrey Brumer hat ja auch gespielt. 100% Zweikampfquote. Das ist ein überragender Wert. Das möchte ich auch gerne mal betonen an dieser Stelle. Also was heißt überragender Wert? Perfekt. Ja, geht ja gar nicht besser. 88% Zweikampfquote. Also Brumer definitiv, auch wenn er da den Elfmeter da verursacht hat, wobei er ist ja auch, müssen wir uns nicht mehr drüber unterhalten, glaube ich, das Thema Handspiel. Aber trotzdem da eine stabilisierende Größe eigentlich über weite Teile des Spiels, muss man auch mal positiv herausheben, weil so einen Wert habe ich beim VfL, seit ich mir die Zahlen auch angucke, in dem Sinne noch nicht gehabt, ja, dass einer über so eine Spielzeit dann 100% oder alle seine Zweikämpfe gewinnt. Auf der anderen Seite Marcel Tisserand, 50% Zweikampfquote, das ist eigentlich ein bisschen wenig für einen Abwehrspieler, finde ich. Und auch eine 67%ige Zweikampfquote, Passquote, Entschuldigung, das ist etwas, was dann gerade in der Spieleröffnung ja, tödlich sein kann und da fehlt dann auch ein bisschen sozusagen die Sicherheit hinten raus, glaube ich, an dieser Stelle, um dann noch ein bisschen mehr zu entwickeln. Ja, das waren soweit die Zahlen beim VfL aus dem Spiel gegen Dortmund und ja, die Situation beim VfL natürlich aktuell, aber auch der Ausblick auf das Europa-League-Spiel gegen Gent am Donnerstag in der Volkswagen Arena, das bespreche ich jetzt mal mit meinem ersten Gast. Edeljoker. Ja, und die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg möchte ich natürlich auch besprechen, mal wieder mit einem Fan, diesmal aus der weiten Ferne, möchte ich mal sagen. Und zwar habe ich heute den Philipp zu Gast und der ist VfL Wolfsburg-Fan, allerdings wohnt er in Baden-Württemberg. Grüß dich, Philipp. Hi, Lenny. Ja, schön, dass du da bist. Sag noch mal kurz, bevor wir richtig aktuell einsteigen, VfL-Fan Baden-Württemberg, wie bist du da denn gelandet? Also wie kommt das denn zustande? Ja, es ist jetzt keine so typische Traumstory, sag ich mal. Kann auch eine Albtraumstory sein, wenn du. Das ist es auch nicht. Nein, ich bin fußballerischen Spätzünder gewesen, so ne, WM 2006 kam man ja fast nicht dran vorbei und nach der WM dann schaut man sich doch mal die heimische Liga mal an und ganz unvoreingenommen natürlich, ne, und hab das dann etwas verfolgt und Wolfsburg war mir sympathisch, ja? Es war nicht die Übermannschaft wie gewisse Liga-Konkurrenten hier aus dem Süden. Und ja, es war einfach, war eine sympathische Mannschaft, war nicht Mainstream, mag ich mal sagen. Und ja, wenn man hier unten wohnt, VfB-Fan kann man immer sein. Ja, aber, ja oder Kickers oder Karlsruhe oder Freiburg. Genau, richtig. Hoffenheim gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Also es gab es aber noch nicht bekannt. Und so bin ich dann beim VfL hängen geblieben. Und ja, hab's bis heute nicht bereut, ja. Also bin bis heute dabei geblieben. Ja. Gott sei Dank. Natürlich vollkommen zu Recht. Hätten wir das sozusagen auch geklärt. Dann steigen wir auch nochmal ein, ja, mit dem Spiel am Samstag. 3-0, davor das ja, Pokal aus, mit dem, ja, mit der Klatsche, mit dem, ja, mit der heftigen Reibe da gegen Leipzig. Wo steht denn der VfL im Moment aus deiner Sicht? Ja, also ich sage jetzt mal, das sind natürlich beides Mannschaften, gegen die kann man mal verlieren. Das ist, zumal sich jetzt aus meiner Sicht der VfL ja auch ein bisschen im Umbruch befindet, und jetzt natürlich nicht so namhafte Spieler hat wie zum Beispiel Borussia Dortmund, aber dass diese Niederlagen irgendwann in dieser Saison kommen werden, war uns, glaube ich, allen klar. Und natürlich ist so eine heftige Klatsche in Leipzig nach der doch überzeugenden Leistung in Leipzig in der Bundesliga schon ein herber Schlag. Aber ich glaube, ich werfe jetzt einfach mal 2 Euro ins Phrasenschwein. Der Pokal hat seine eigenen Regeln. Ja. Und das hat sich ja auch da gezeigt. Schön. Und natürlich nach dem Auftritt jetzt am Wochenende von Leipzig mit 0-8. Glaube ich jetzt einfach, dass wir zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und gegen Dortmund, ja gut, in der ersten Halbzeit hat der VfL gut gegengehalten. Also ging hin, ging her, war auf beiden Seiten was möglich. Es war ein bisschen Pech dabei bei dem Lattentreffer von Menecha. Ja. Aber gut, das ist leider das Problem bei dem momentanen System, das der VfL spielt. Irgendwann werden die Beine müde. Und irgendwann läuft man dann halt mal in einen Hühnerhaufen, sage ich jetzt mal. Und dann passiert das 1-0 und das 2-0, ja, bei einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, ja, kann das passieren. Ich meine, Dortmund hat auch einen gewissen Anspruch. Und das 3-0, ja gut, also diese Handregel, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Ja, das 3-0 war auch gar nicht mehr so entscheidend. Aber wie ich das so bei dir raushöre, ist es jetzt nicht so, dass du da eine Grundsatzkritik am Spiel des VfL da jetzt aufbauen würdest. Wobei, wenn man dann so alles so gelesen hat jetzt auch in den letzten Tagen oder seit dem Spiel, da wird ja sehr viel auch in Frage gestellt, inklusive, ja, ich will nicht sagen, ein Vorbote zur Trainerdiskussion oder, mhm, aber zumindest haben wir eine Systemdiskussion. Wie siehst du das? Also, dass das System ein anderes ist wie letzte Saison unter Lavadia, war, glaube ich, von Anfang an klar. Und so wie ich die Verantwortlichen verstanden habe, war ja das genau der springende Punkt, um Oliver Glasner zu verpflichten. Weil jetzt unter Lavadia eben lange das gleiche System gespielt wurde. Ich würde jetzt nicht nach 2 Niederlagen diese eine heftige, ich würde da jetzt nicht in eine Trainerdiskussion gehen. Wir hatten schon schlechtere Phasen, wo am Trainer festgehalten wurden. Und das System funktioniert zumindest in weiten Teilen, wenn der VfL kommen darf, wenn er sein Spiel über die Flügel etablieren darf, wenn das Pressing funktioniert, dann funktionieren auch die Ergebnisse. Man kann natürlich Oliver Glasner vorwerfen, die Ergebnisse sind zwar in Ordnung bisher, aber es waren keine überragenden Spiele dabei. 1-1 gegen Paderborn, was jetzt nicht vielleicht überzeugend war. Aber ich würde da jetzt nach 2 Niederlagen nicht in die Trainerdiskussion gehen, zumal die Ansätze, die die Mannschaft zeigt, die Ansätze, die viele Spieler zeigen, die unter Labbadia schon abgeschrieben waren, die sind gut. Und das würde ich gerne weiterverfolgen. Wie geht's denn weiter? Wen siehst du denn aber auch sozusagen noch ein Stück weit mehr in der Pflicht, also in der Mannschaft? Weil das ist ja so, dass das auch thematisiert worden ist, jetzt nochmal ganz aktuell, gestern von Jörg Schmadtke, dass er sich mehr, was hat er gesagt, Cojones wünscht von seinen Spielern. Also noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ja. Wer müsste das denn sein? Also, dieses Selbstbewusstsein, es ist ja die eigene Aussage der Spieler, dass das System unter Glasner und auch der Trainer an sich mit seiner Arbeit schon ein ganzes Stück Selbstbewusstsein in der Mannschaft zurückgebracht hat. Was mir persönlich noch etwas fehlt, sind 2 Themen. Das ist einmal die Chancenverwertung. Vogue Weghorst ist ein guter Stürmer, aber er allein kann eine Mannschaft nicht zum Sieg führen. Und er allein kann auch nicht, nicht alle notwendigen Tore schießen. Ja? Mir gefällt der junge U21-Nationalspieler, ausgeliehen von Man City, gefällt mir gut, aber bei ihm fehlt noch der letzte Schwung, ja? Was vielleicht mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun haben kann. Ja, letztendlich ist er ja auch verpflichtet worden als Backup-Lösung, ja, auch für den verletzten Daniel Ginzek, ja, das muss man auch nicht vergessen. Also jetzt von einem U21-Spieler zu erwarten, wenn der jetzt reinkommt, und hab ich am Anfang der Sendung ja auch lobend erwähnt, beziehungsweise die Mannschaft und der Trainer haben ihn auch gelobt für sein Debüt, aber in der Startelf, aber die Erwartungshaltung kann ja jetzt nicht sein, dass uns ein U21-Spieler das Sturmproblem löst. Nee, das Sturmproblem lösen auf keinen Fall. Also ich sehe ihn einfach, wie du schon gesagt hast, als Backup und als Unterstützung für den Stürmer Nummer 1. Dass er von heute auf morgen einen Daniel Ginzek nicht ersetzen kann, der immer für ein Tor gut ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, er macht den Schritt zu viel, er schlägt den Haken zu viel. Diese eine Szene gegen Dortmund, wo er sich schön durchgesetzt hat, den Ball an die Latte gesetzt hat, der Ball hätte auch reingehen können. Und dann wäre, glaube ich, das, ja, wieder zwar ins Phrasenschwein, das Spiel anders ausgegangen, ja. Aber ich wünsche mir mehr solche Szenen von ihm. Ja. Ja, dass er einfach, und irgendwann wird das Tor dann kommen. Und ich glaube, wenn der sein erstes Tor geschossen hat, dann wird da auch das Selbstbewusstsein wieder steigen. Aber von wem siehst du denn, von wem erwartest du denn dann die Cojones? Also, jetzt außer Matcher vielleicht, der noch ein bisschen mehr Zutrauen auch im Torabschluss haben muss. Also, die gesamte Mannschaft gefällt mir an sich so gut. Und wenn sie ihr Spiel aufziehen können, haben sie diese Cojones auch. Das Problem ist nur ein Rückschlag und die Cojones sind weg. Woran liegt das? Dann hat man oft das Problem, dass dann gerade in der Abwehr dann dieser Hühnerhaufen manchmal wieder kommt. Also so sehe ich das zumindest von der Ferne, dass man dann manchmal diese Szenen, wo man dann vorm Fernseher sitzt und denkt, oh mein Gott, kriegt er den Ball nicht aus dem 16er, ja, oder so. Und ich wünsche mir die Cojones von der ganzen Mannschaft zur richtigen Zeit. Und zwar auch mal, wenn was schief geht. Ja, aber woran liegt das denn? Also es kann ja nicht sein, dass da sind ja jetzt sich nur junge Spieler auf dem Platz. Ja, und da sind ja auch Spieler dabei, die eine Menge auch schon erlebt haben in ihrer Karriere. Ja, wieso ist das nicht so gefestigt aus deiner Sicht? Vor allen Dingen, wenn man bis zu einem gewissen Grad ja auch ungeschlagen gewesen ist und durchaus, wenn auch nicht über 90 Minuten, aber jetzt auch, wie gesagt, gegen Dortmund über einen sehr, sehr langen Zeitraum eigentlich sehr, sehr stabil und gut gespielt hat. Wieso ist das dann wie weggeblasen, wenn man dann in Rückstand gerät? Beziehungsweise ist es überhaupt so? Weil die Ergebnisse waren ja auch so, dass man auch nach Rückständen immer noch mal wieder zurückgekommen ist und sogar auch noch gepunktet hat bis zum Spiel jetzt gegen Dortmund. Ja, also da ist, glaube ich, das Bundesligaspiel gegen Leipzig ein gutes Beispiel dafür, dass man bis zur letzten Minute ja, gefightet hat und nochmal gedrückt hat. Und ja, es ist schwierig aus der Ferne zu sagen, woran liegt es. Ich denke, dass da einfach bei dem einen oder anderen dann im Kopf einfach der Schalter umgelegt wird und blöd, was machen wir jetzt? Und wenn dann natürlich die Mannschaft nicht funktioniert, wenn dann einer oder zwei dann dieses Selbstbewusstsein vermissen lassen, dann haben wir diese berühmten Situationen, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ja. Und wenn ich teilweise diese, ich meine, wir haben jetzt 10 Spieltage hinter uns und auch schon den ein oder anderen Auftritt in der Europa League, da sind wirklich Situationen dabei gewesen, wo ich mir gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein, der Ball muss doch über die Linie. Und das nagt am Ego, glaube ich, wenn man 90 Minuten anrennt und es wirklich einfach nicht klappt, als wenn sich der Fußballgott gegen einen verschworen hätte. Und da natürlich dann bei solchen oder nach solchen Spielen die Mannschaft dann wieder in die Spur zu bringen, daran muss sich auch Oliver Glasner irgendwann mal messen lassen. Ja, und ich denke, das nächste Spiel jetzt gegen Gent und dann auch in der Bundesliga gegen Leverkusen wird so ein Gradmesser werden. Sein. Du hast, gut, dass du darauf hinleitest, weil wir wollen natürlich auch über das kommende Spiel reden. Am Donnerstag, 21 Uhr in Wolfsburg, das Rückspiel gegen Gent. Glaubst du, dass dieses 2:2, dieses eigentlich schon sicher geglaubte gewonnene Spiel nach dem 2:0, wo der VfL aus meiner Sicht bis zum Gegentor mit seiner beste Saisonleistung abgeliefert hat. Glaubst du, dass das der Mannschaft, dieser späte Ausgleich deiner Nachspielzeit, da vom Schiri noch benachteiligt, dass das einen Knacks gegeben hat und dass das auch vielleicht ursächlich ist für die Spiele, die danach gekommen sind? Ein lahmes Augsburg-Spiel, ein Untergang im Pokal und dann eine deutliche Niederlage in Dortmund. Ja, also ich muss dir zustimmen, das Spiel gegen Gent war über, ich sage jetzt mal, 80 Minuten eine wirklich, wirklich gute Leistung. Und man darf nicht vergessen, Gent steht momentan auf Platz 3 in der Liga, spielt also genau wie der VfL oben mit und kann auch Fußball spielen. Das hat man dann eben gesehen, dass durch ein durch eine Benachteiligung auf Schiedsrichterseite dann eben dieses 2:2 passiert, wobei ich sagen muss, dass ich auch teilweise das Gefühl hatte, sie betteln drum in den letzten 10 Minuten, weil einfach dieser von mir so gern zitierte Hühnerhaufen teilweise dann das Feld übernommen hatte. Aber ich glaube, dass das schon so ein bisschen ein Wendepunkt war, von ungeschlagen dann eine späte Benachteiligung und eigentlich sicher geglaubtes gewonnenes Spiel dann doch noch in letzter Sekunde aus der Hand geben. Also ich meine, so eine Mehrfachbelastung ist nicht einfach und Augsburg ist kein angenehmer Gegner und die Riesenbrocken kommen oder kamen zu diesem Zeitpunkt ja erst. Mhm. Und ich glaube, dass da auch ein Stück weit dann vielleicht das Ego schon ein bisschen angeknackst war. Da haben natürlich die letzten zwei Spiele jetzt nicht gerade dazu beigetragen, wobei ich sagen muss, ich würde der Mannschaft so nach dem Dortmund-Spiel keine Vorwürfe machen, weil es doch über viele, viele Spielzüge und über lange Zeit ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Und dass man sich gegen Borussia Dortmund dann mal einschenkt, ja, das passiert im Besten. Ich hoffe, dass jetzt am kommenden Donnerstag dann eben wieder eine bisschen andere Mannschaft auf dem Feld steht, mental. Und dann eben Gent den eigenen Ansprüchen entsprechend dahin verweist, wo sie hingehören, und zwar auf Platz 2 der Europa-League-Tabelle. Ja, und das wird, glaube ich, schwer genug, wenn man sich das mal anguckt, denn dass Gent absolute Kampftruppe ist, das hat man ja im Hinspiel schon gesehen, die sich dann auch bis zum Schluss nicht aufgibt und jetzt am Wochenende das Spiel 3:1 gewinnen konnte gegen Standard Lüttich, in Unterzahl wohlgemerkt. Und die haben zurückgelegen und haben dann in der 85. und 90. Minute das Spiel noch gedreht mit einem 2:1 und einem 3:1. Also das ist eine Truppe, die hat dann auch nicht aufgehört, obwohl man dann den Ausgleicher gehabt hat, in Unterzahl gespielt hat. Und dann haben sie per Elfmeter durch den jungen David da die Führung geschossen und dann in der 90. dann nochmal wahrscheinlich mit dem Konter alles klar gemacht. Ich habe das jetzt nicht gesehen, aber das sind natürlich auch so Indizien, dass man da sehr, sehr aufpassen muss jetzt am Donnerstag. Ja, also dass man Mannschaften wie Gent oder auch Saint-Étienne nicht unterschätzen darf. Natürlich darf man Alexandria auch nicht unterschätzen, weil sie sind immerhin in die Europa League gekommen. Aber dass man so Mannschaften nicht unterschätzen darf, das ist spätestens seit dem Hinspiel klar, weil einfach auch da Gent über 94 Minuten gefightet hat, gedrückt hat und sich am Ende eben belohnt hat. Und gegen Standard Lüttich zu gewinnen, ist auch jetzt nicht kein Kunststück, aber Naja, die doch, sind immerhin Tabellenzweiter in Belgien. Also es war quasi das Spitzenspiel, Zweiter gegen Dritter. Und in Unterzahl denjenigen da, den besser Platzierten, wir haben zwar auch ein Spiel mehr, muss man dazu sagen, aber das dann niederzuringen, das ist schon à la Bonheur, möchte ich mal sagen. Ja, natürlich. Also Standard Lüttich ist ja auch in der Europa League vertreten und mit denen bekommt es ja auch einen Bundesliga-Vertreter zu tun und die Auftritte waren jetzt meiner Meinung nach auch nicht von schlechten Eltern. Die belgischen Mannschaften unterschätzt man ja immer gern mal. Und ich meine, wir haben gesehen, wie es sein kann, kurz nach Anpfiff in Unterzahl zu geraten und dann wie eine Mannschaft unter die Räder kommt, ne? Oder kommen kann. Aber das Bild von Gent wird dadurch nur noch klarer, wenn man das Spiel gegen Wolfsburg nimmt und dann jetzt das Spiel am Wochenende gegen Lüttich. Das ist eine Kampftruppe und da muss man mit einer gehörigen Portion Respekt und mit einer gehörigen Portion Vorsicht an die Sache rangehen. Nicht verstecken, das wäre der falsche Weg, aber nicht unterschätzen. Und das ist, glaube ich, oftmals leichter gesagt als getan, weil ist ja nur Belgien, so, ne? Sagt man ja gern mal. Aber das wäre der falsche Weg und ich hoffe, dass Oliver Glasner und auch die Mannschaft wissen, was zu tun ist und dass sie wissen, wie sie zu schlagen sind. Und zwar einfach 94 Minuten nicht nachlassen, hinten sicher stehen und wenn möglich vorne zwei oder drei Buden machen. Ja, mit einem werden wir, glaube ich, nicht hinkommen. Und eine Sache möchte ich auch noch ins Feld führen, was eine große Chance für den VfL gegen Gent sein dürfte. Die sind extrem auswärts schwach. Die haben noch kein Spiel gewonnen auswärts in der belgischen Liga in dieser Saison. 4 Unentschieden geholt. Und natürlich auch die große Chance, wenn der VfL dann das Spiel siegreich gestalten sollte gegen Gent, dann hat man natürlich sich da ein sehr schönes Polster auch herausgespielt, jetzt mal unabhängig von dem, was da sonst auf den anderen Plätzen noch stattfindet. Aber das wäre natürlich dann eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ja fast schon für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen, möchte ich mal sagen. Und dann schauen wir auch nochmal drauf, wie denn der VfL wahrscheinlich das Spiel angehen wird. Erwartest du großartige personelle Veränderungen im Gegensatz zum Dortmund-Spiel? Ich rechne eigentlich nicht mit großen Änderungen, weil das System Glasner zeichnet sich ja auch mitunter dadurch aus, dass Änderungen nur durchgeführt werden, wenn nötig. Und ich denke, die Mannschaft hat sich jetzt gefunden oder sollte sich jetzt gefunden haben. Sie hat nichts gut zu machen, das wäre falsch, aber ich denke, never change a running system, bis auf einzelne Änderungen erwarte ich eigentlich eine ähnliche Mannschaft wie in Dortmund. Ja, und das werden wir sehen am kommenden Donnerstag, wenn der VfL antritt in der Europa League gegen Gent. Und über die Situation beim VfL, über das Spiel in der Europa League und auch sonst, ja, das, was der VfL in diesen Tagen abliefert, das habe ich besprochen mit Philipp. Er ist VfL Wolfsburg-Fan aus Baden-Württemberg. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke, dass ich da sein durfte. Kurzpassspiel. Ja, großes Thema natürlich diese Woche, die Trainerentlassung beim FC Bayern. Niko Kovac musste dann doch gehen, haben sie ja so lange gesägt da am Stuhl, bis dann tatsächlich dann auch der Trainer gehen musste. Doubletrainer wohlgemerkt. Und Hansi Flick kennt man ja noch, ehemaliger Bayern-Spieler, National-Co-Trainer etc. Übernimmt erstmal interimsmäßig. Ausgangspunkt war natürlich die Niederlage des FC Bayern da in Frankfurt, die deutliche. Da ist man ja von der Eintracht ordentlich geflickt worden, um es mal mit einem schlechten Wortspiel zu machen. Und jetzt muss halt Hansi Flick die Bayern in ausgerechnet gegen Dortmund zum Erfolg führen. Und da muss Flick ordentlich was rausholen, denn Mannschaft des FC Bayern oder wie man auch sagen könnte, Flickenteppich. Kuriose Geschichte aus Australien, denn dort hat der dänische Fußballprofi Ken Ilse wegen Kokainmissbrauch eine 2-jährige Sperre vom dortigen Fußballverband erhalten. Ja, in Deutschland hat er nämlich auch schon gespielt, ja, ist für Bochum und Düsseldorf aufgelaufen. Ja, und da kann man wohl sagen, da ist einer aufgrund der Leistungen um Haaresbreite an der Nationalmannschaft vorbeigeschrappt. Ja, und dann hat es der ein oder andere vielleicht mitgekriegt. Kevin Pannewitz, Lieblingsprofi von Felix Magath, unter anderem ja auch beim VfL Wolfsburg aktiv, ja, hat jetzt eine fußballerische neue Heimat gefunden in der Kreisliga Berlin. FC Ammet ist er da tätig. Ja, und gegen den SC Schwarz-Weiß Spandau gab es neulich da sogar gleich einen 3:0-Sieg. Pannewitz natürlich auf dem Platz. Er trug dabei die Trikots mit der Nummer 9 und 14. Der Libero. Und jetzt kommen wir im Wölferadio zu einer ganz, ganz kuriosen Geschichte, nämlich der Frage, wie der Bruder von Wout Weghorst, Twan Weghorst, ja, in den Fanbus der Meilenwölfe geriet. Und das erklärt uns jetzt mal Wölferadio-Reporter Ostfriesenwolf, der nämlich mit an Bord war. Hallo liebe Hörer des Wölferadios, wir befinden uns gerade auf der Rückfahrt vom Spiel in Dortmund im Bus der Meilenwölfe und wir haben hier einen ganz besonderen Gast an Bord. Wir haben in Dortmund an der Bushaltestelle einen jungen Mann aus den Niederlanden aufgelesen und sein Name ist Twan Weghorst. Das ist kein Zufall. Hallo Twan. Hallo Wölferadio, hallo. Wie kommt es, dass du in Dortmund warst? Gehst du öfter zu Spielen vom VfL, um deinen Bruder zu bewundern? Ja, das mache ich oft. Heimspiel oder Auswärtsspiel. Ich bin da oft und heute war die Auswärtsspiele gegen Dortmund. Und wie hat es dir gefallen? Ja, ehrlich, war es ein schönes Stadion und eine geile Atmosphäre in Dortmund immer. Und wir waren mit 30 Personen von Holland nach Dortmund gefahren. Aber ich gehe heute nach Wout und ich hatte eine, wie heißt das, Lift? Also du bist getrennt? Also ja, getrennt beim diesem Bus nach Wolfsburg. So, ja. Und hattest du dir den Bus jetzt sozusagen ausgesucht? Hattest du gleich gesehen, dass hier Wolfsburger drin sitzen? Ja, genau. Wir waren auf die gleiche Parkplatz und die erste Option war mit Zug von Dortmund nach Wolfsburg zu fahren. Aber wenn ich die Busse hat gesehen heute Nachmittag, dann dachte ich, ja, vielleicht kann ich mitfahren mit einer dieser Busse. Und so ist das hier. Ja, hat ja bestens geklappt. Und wie gefällt es dir so unter lauter Wolfsburgern? Ja, geil. Ja, geil. Sie haben schöne Songs über Wout Weghorst, so das ist immer gut, ha? Ja, nette Menschen hier. Ja. Ja, kommen wir mal zu etwas weniger Erfreulichem. Wie hast du denn das Spiel des VfL heute in Dortmund gesehen? Die 13:0 ist nicht so gut. Ich hatte mehr erwartet. Aber auch nicht so viele Chancen gehabt, die Wolfsburg. Die Dortmund war ein bisschen mehr Pressi zu spielen. Mhm. Und die Wolfsburg hatte, ich hatte gehofft, dass es mehr Chancen waren vor Wolfsburg, aber leider nicht. Und dann die 3:0 ist schade. Ja. Und wie hat Wout gespielt aus deiner Sicht? Die erste Halbzeit war gut. Die zweite Halbzeit hatte er zwei Chancen und schade, hat er keine Tor gemacht. Die letzte Minute, die letzte Chance vom Wout, das ist schade, dass es keine Tor ist. Das ist immer gut und geil, wenn deine Brüder ein Tor macht. Aha. So, ja, das ist schade, aber die ganze Resultat, die 3:0, das ist schade. Ja. Willst du dir in Zukunft noch mehr Spiele vom VfL anschauen? Ja, jedes Heimspiel sind wir da. Wir haben Saisontickets mit den Familien. So, die Heimspiele, das ist nur 3 Uhr fahren von wo wir lebst. und die Auswärtsspieler, dann, da sind wir auch dabei, meistlich in die Ruhrgebiete. Das ist in der Nähe von uns, so dann sind wir da. Ja. Im Europapokal, will man dich da auch mal sehen in der Wolfsburger Kurve? Ja, vielleicht. Vielleicht fahren wir nach Ukraine, nach Lviv, okay, vor die Alexandria gegen VfL an die 28. November. Da sind wir auch da. Aber ja, ich bin da. Aha. Ja, so das ist auch schön. Was meinst du denn? Was könnte der VfL diese Saison noch erreichen? Gute Frage. Hoffentlich wieder die Top 7 für die Europa League. Und das war geil, wenn sie das erreichen, das ist toll. Aber ja, das ist so die Plätze 1 bis 10 oder 11, das ist so in die Nähe von euch, weißt du? Das ist nur 2-3 Punkte von euch. So, ja, ich hoffe, dass es wieder mal Top 6 machen diese Saison. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zwei Eintracht Braunschweig-Fans versuchen mit einem Draht ihr Auto zu öffnen, indem sie versehentlich den Schlüssel stecken gelassen haben. Und da sagt der Erste: Ich krieg sie nicht auf! Sagt der Zweite: Versuch's doch mal und beeil dich bitte. Es fängt gleich an zu regnen und das Verdeck ist noch offen. Faninfos. Und dann natürlich als allererstes die dringliche Bitte, am Donnerstag doch bitte ins Stadion zu kommen zum Europa-League-Spiel gegen Gent. Ne? Da ist Sonderschicht, da hat sich der VfL was Lustiges einfallen lassen. Könnt ihr euch anschauen bei Schicht ist Pflicht von Wölfe TV. Wout Weghorst und ja, Maxi Arnold werden abkommandiert und müssen am Donnerstag teilnehmen. Ganz lustig geworden der Clip, schaut den euch gerne mal an. Da gibt es dann auch noch mal ja, ein bisschen Werbung dafür, dass wir am Donnerstag das Stadion hoffentlich ein bisschen voller bekommen als beim letzten Heimspiel. Und wer selber gerne mal Fußballprofi werden möchte, der hat jetzt die Gelegenheit, beim Fördertraining teilzunehmen. VfL Fußballschule, Roy Preger ist da ja auch maßgeblich beteiligt. Da kann man sich jetzt anmelden zwischen November und März. Ja, da gibt es dann die entsprechenden Kurse. Schaut da auch mal rein auf die Homepage vom VfL. Kostet ein bisschen was. Aber wer Fußballprofi werden will und wenn man sagt, mein Sohn, meine Tochter hat da richtig Talent, immerhin zum VfL. Junge, gerade auch Talente aus der Region können wir bestimmt sehr, sehr gut gebrauchen. Und dann ist es natürlich auch wieder Wölfe Radio Arena Live. Zeit nicht im Europapokal, das geht ja aus rechtlichen Gründen nicht. Wenn ihr das ändern möchtet, schreibt dem VfL gerne. Gleiches gilt ja auch für den DFB-Pokal. Gut, die Saison nicht mehr. Aber für die Bundesliga, da sind wir natürlich am Start. Und ich bin dabei am Sonntag und werde das Spiel kommentieren, zusammen mit Pierre Littbarski. Da freue ich mich sehr drauf und hoffe, dass ihr trotzdem erstmal ins Stadion geht. Und wenn ihr es nicht schafft, dann auf alle Fälle Wölfe Radio Arena Live einschalten und das Ganze durch die grün-weiße Brille verfolgen. Wichtiges Spiel gegen Leverkusen. Ja, Wochen der Wahrheit beim VfL. Bin ich mal sehr gespannt, wie das denn ausgehen wird. Ja, hoffentlich reißen wir uns alle zusammen und machen eine gute Stimmung auf den Rängen. Und die Mannschaft unten auf dem Platz macht auch Alarm. Ja, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. VfL.